einem Jahr, so Ende Sommer, als sie mir endlich gab. Was ich von ihr wollte in meinen Träumen, es war vor einem Jahr und im Winter. Es war vor einem Jahr und im Winter. In dieser Sommer ein Wellental mit hohen Bergen. Wir waren so verliebt und so verzaubert, dass wir den Regenguss nicht einmal spürten. In diese Sommernacht sind wir gefahren, wie durch ein Wellental. Thank you.